dich und dein neues Deutsch von Malta. Von Vini ist mein Verb und im Garten Strandmann. Jeden Morgen hört man Vini ist der Tag. Was wird heute mit dem Tag gemacht? Wir hängen lässig ab am Strand, bauen Bogen im Sand. Stell dich an, halt dich an, willst du Jetski fahren? Ein Gartenstrand, ein Gartenstrand. Wir bauten kurzerhand uns einen Gartenstrand. Sonne pur geht's im Überfluss, trink aus einer Kokosnuss. Und du kannst relaxen in dem Sonnenstuhl. Wasserski und Wellen reiten, mit dem Surf begleiten. Spaß auf allen Seiten, das ist super cool. Ein Gartenstrand, ein Gartenstrand. Wir bauten kurzerhand uns einen Gartenstrand. Ein Gartenstrand, ein Gartenstrand. Der ist voll brillant, unser Garten.